pfeif heut Nacht vor deinem Fenster und komm ganz sacht zu dir hinein. So manche Nacht vor deinem Fenster hab ich gedacht, du lässt mich ein. Sing the song, dan din dan dao, it starts us dancing. Let's swing the song, dan din dan dao, cause it makes fun.